dieser Stücken soll zu mir schmieden. Dann schwing ich mein rechtes Schwert. Auf, eile dich, Mime, bemühe dich rasch. Kannst du was rechts und zeig deine Kunst. Täusche mich nicht mit schlechtem Tand. Den Trümmern allein trau ich was zu. Find ich die faul, fügst du sie schlecht, legst du mit Flausen die festen Stall. Ihr Feigen fahr ich zu Leib, das Fegen lernst du von mir, denn heute noch schwer ich weniger schwer. Für die Waffe gewinn ich in der Heut, was willst du noch heut mit dem Schirr? Lass ihn bald fort in die Welt ziehen, nimmer kehr ich zurück, wie ich froh bin, dass ich frei war, mich nicht binden und zwing. In der Ferne bin ich heim, mein Herd ist nicht mein Haus, meine Decke nicht mein Dach, wie der Fisch froh in der Flut schwimmt, wie der Wind fleißig davon schwingt, flieg ich von hier, flute davon, wie der Wind über mein Weg dahin.